das Auto bis Eduard so. Und ich hab die Schnauze voll von diesen elendigen Wichsern, Faulenzer und Stück Scheiße. Gut, für mich ist das eine Zeile in einer E-Mail und dein Account ist ferner weg. Eine einzige Zeile ist das. Du hast gar keinen Plan, wer ich bin. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am the danger. Albin, und dann solltest du dich mal deutlich schnell, deutlich ich mal drum kümmern, wer ich bin. Und jetzt verpiss dich heraus, du Hurensohn! Weil ansonsten vergiss ich mich! Und dann tue ich alles, was ich kann! Und dann schicke ich dir wirklich ein paar Schläger vor die Tür! Glaub mir, ich find raus, wer du bist! Das kostet mich auch noch eine Zeile! Und jetzt verpiss dich, du Arschloch! Und wenn du hier nochmal draufkommst, glaub mir, du bist deines Lebens nie wieder froh! Und das kannst du von mir aus veröffentlichen bis zum geht nicht mehr! Und nur verschlag ich dich persönlich tot! Und raus hier, du Stück Dreck! Raus! Storm is loosed upon the sea. Ryoda, noch nicht meine Waffenfazit? Bin gerade dabei. Brauchst du nicht. Du hast nämlich auch keine Ringverzauberung. Das kriegst du jetzt nicht mehr hin. Hab ich aber auch gerade gesagt. Sonst habe ich den Ready-Check gerade weitergemacht. Bis auf Ryodan sind alle vorbereitet, die noch hier drin waren. Wie? Genau, ich habe Ringverzauberung, bloß nicht die, die ich brauche. Ich habe die anderen nicht gefunden im AHA. Sorry, es ist gestern mehrfach gesagt worden, dass man auch Hilfe kriegt. Man muss nur den Mund aufmachen, wie heißt die, was auch immer, interessiert mich nicht. Verlass die Gilde. User in your channel was banned from the server. Dann jetzt wie beim Bund. Hat Nakiri schon die Sachen gekriegt? Ja, nein? Ich hab alles. Ja, gut. Ich mache alles besser. In Zukunft, jeder Sockel, jede Verzauberung, jeder kleine Scheiß, 5000 Gold in die Bank. Den Ring kriegt Safinia, den letzten. Ja, alles klar. Nochmal, ja, Nakiri schon die Sachen jetzt drauf, ja oder nein? Mache ich, mach die Ratten. Gut. Und es ist mir gerade scheißegal gegangen, ob es eine 310er Waffe und ein 310er Schild ist. Es ist mir scheißegal. Ich hab beide zum 340. Gut, super. Kann jemand da vielleicht noch eine Verzauberung springen, beziehungsweise einen Sockel springen lassen und eine Verzauberung für die Waffe, damit wir einen Tank haben? Ja, Waffenverzauberung ist kein Ding. Danke sehr. Also wenn... Das ist aber eben an der Antoni, da muss er sich neben dich stellen, das Ding da unten reinlegen, dann machst du die Verzauberung nicht auf eine Schriftrolle, sondern... Das ist Aleria, ist das Problem. Müsste doch normalerweise trotzdem gehen. Hier habe ich gestern gefragt, ob das geändert wurde und gestern hat man mir gesagt, es geht. Okay, okay, ich weiß das noch nicht, wenn es geht. Probiert es einfach aus, wenn es nicht geht, glaube ich, um und verdammt nochmal, da nehme ich mein letztes Scheißgold auch noch. Ich sag euch was, warum ich so arschig bin. 1500 verfickte Scheißstunden habe ich mich hingesetzt, damit wir jetzt, heute und in diesem Add-on scheiß verfickt nochmal raiden gehen können. Und ich habe die Schnauze voll von diesen elendigen Wichsern, Faulenzern und Stück Scheiße. Verdammt nochmal, ich stand fest, am 8. gehen wir raiden und dann bin ich verdammt nochmal fertig. Und dann krieg ich meine Fresse auf und sag, ich brauch Hilfe. Und ansonsten, wenn er die Fresse nicht aufkriegt, dann Fresse zu Kleister mit der Faust. Weil wie dumm kann man sein, wie asozial kann man sein und wie respektlos kann man sein. Und ich hoffe, das ist jetzt angekommen. Und wenn das nicht passt, kann sich jetzt verpissen. Dankeschön. User disconnected from your channel. Kalarama, schmeißt du Locutus aus der Gilde? Danke. Jo. Und es gibt die nächsten zwei Wochen ganz normale Suchrunden. Und Surrender. Wenn dann getauscht werden kann, wird getauscht. Und wenn nicht getauscht werden kann, kann man vielleicht mal nicht tauschen, was auch immer. Musst du nachher die Office fragen. Kann ich für dich und will ich jetzt auch nicht mehr klären. So, noch irgendjemand, dem irgendwas fehlt. Nee, sorry Jungs, ich wünsche euch viel Glück. Mars, du kanntest das, aber du bist eh ein Hurensohn. User in your channel. Mars, kicken gehen, umloggen, Blackmore, Kalarama, jetzt rausschmeißen. Ticket wird geschrieben und das schreibe ich so, dass es ein Permaban ist. User left your channel. Ja, ich meine, ihr wollt ja auch reingehen, ne? Nicht nur. Weil ich habe auf diesen Kindergarten überhaupt keinen Bock. Es ist für mich eine E-Mail und ich habe einen Music Rate Platz. Dann mach das doch und lass es bleiben. 15 Jahre kein Erfolg. Wozu das alles, wenn du das mit einer E-Mail hinbekommst? Kalarama geht bitte zu Klimperkutte und fängt an zu pauken. Jo. Ja, eben. Kennt den ja keiner, also ist ja nicht so, als wird der Boss jetzt schon, keine Ahnung, irgendwie 3 Monate hier stehen, ne? Also, dass sich die Gruppe da antasten muss, ist ja schon logisch, ne? Also. Ich dir erstmal den geben, Klimper? Den was? Den Lied. Den hast du doch gar nicht. Doch, guck doch. Alvira ist weg. Ja. Ja, gut, okay, dafür kann ich jetzt auch nichts. Dann soll man mich nicht als Raid Leader hinstellen. Du weißt aber schon, dass du in dem Ton, in dem du das gerade gesagt hast, auch sehr provoziert hast, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, Mensch, ach Gott. Aber wer so austeilt wie unser Gildenmeister, der, ja, der muss dann auch vielleicht was nicht so im Film sein. Ja, das war ein Ja, ich hab's verstanden. Und kein Ja, fick dich. Es war ein Ja, ich hab's verstanden. Weil es basiert ja auf einer Fehlinformation, die ich bekommen hatte. Und nicht darauf, dass das, was ich gesagt habe, richtig war, was ich gesagt habe. Sondern es war einfach falsch, weil ich davor die Fehlinformation hatte. Ja, und man muss es ja auch nicht so spielen, wie die Gruppe 2 spielt. Genau, man ich habe schon ja gelegt so mit immer nur 2 Leuten rüber. Ja, 2 DDs gut, rüber. Wenn genau. Es kommt aber auch auf die Raid-Größe drauf an. Bei 22 Leuten, wenn du immer nur 2 Leute rüberschickst, dann stehst du bis übermorgen da, beziehungsweise der erste Raum stirbt dann irgendwann. Es ist so. Ich habe mir Videos angeguckt. Gucken wir erstmal auf kleineren Gruppen Pause und größeren Gruppen. Nein, das war, weil wir haben viel mehr Schaden durch das nicht gestunt und nicht unterbrechen bekommen, wie genau durchs Rüberlaufen. Genau, und diese roten Flächen sind die roten Flächen. Da ist nicht noch 3 Meter irgendwas drumrum. Das ist vollkommener Schwachsinn. Einfach daraus, davon bekommt man keinen Schaden. Sorry, aber, Richtig, steht auch sein Tool hier. Genau. 3 Meter, das sind diese roten Punkte. So, deswegen, alles was hier passiert, ist komplett egal vom Rübergehen. Das hat damit nichts zu tun. Genau, innerhalb von 3 Metern. Und 3 Meter sind genauso groß wie dieser Kreis. Vielleicht ein bisschen mehr. Man muss ja nicht mit seiner Nasenspitze noch reinragen. Ne? Sonst ist man auch weg. Aber im Allgemeinen 3 Meter. Deswegen kann man auch, außer wenn jetzt der Wind kommt, vielleicht rübergehen. Ist kein Problem, oder? Kommen die Fähigkeiten überhaupt zusammen? Ja, die Fähigkeiten kommen zusammen. Genau. Also, und dass wir, wenn wir rübergehen, dann in notfalls, wenn wir 4 Leben verlieren, Gesundheitsstein reinwerfen. Und theoretisch finde ich es auch eigentlich ein Unding, was hier gerade passiert, weil wenn einer von uns aus dem Raid gehen würde, wäre es zerstören des Spielspaßes von anderen. Ja, ETC, und raus aus der Gilde. Find ich jetzt nicht so gut, ne, was das jetzt angeht. So. Ich meine, man kann ja immer eine Auseinandersetzung führen, so, aber dann bitte auch ordentlich. Ist also ja nicht so, dass ich sage, haltet alle eure Fresse, ich will nichts wissen. Ich will es nur so wissen, dass ich es verarbeiten kann und zu einer Strategie umformen kann. In irgendeiner Weise. Können wir den Raid ein bisschen anders positionieren, dass die Laufwege nicht so weit sind? Sprich, den Boss ein bisschen bei grün tanken, ein bisschen weiter rechts und den Raid parallel da gegenüber. So, so quasi direkt an dem Durchgang. Genau da. Da muss jeder, wenn das Feuer kommt, unser Camp ist hier. Also nicht alle im Stern stehen, aber drumrum. Da genau, mittig stehen. Ja, und nicht hier rechts, wo wir eben standen. Genau. Und dann kann man natürlich schneller durchs Tor laufen. Und durchs Tor wird gelaufen, rechts am Boss vorbei. Hm. Jetzt kurz erklären, ohne direkt angefallen zu werden. Es ging darum, dass unser Gildenlead unseren Raid-Lead komplett übergangen hat eigentlich. Und hat ihn halt auch runtergemacht. Das darf er, das ist nicht das Problem. Ja, das aber wozu macht man dann einen Raid-Lead? Nein, das ist ja nicht das Ding. Ich finde es auch gut, wenn er konstruktive Sachen hat. Das ist ja nicht das Problem. Aber den sollte er dich nicht unterbrechen. Ja, das Problem war halt, dass er sehr viel austeilen kann. Gerade, aber wenn ich sage, ja, ich hab's verstanden, dass er als Beleidigung genommen hat und aus welchem Grund auch immer, ich sehe da jetzt keinen persönlichen Grund, ausgegangen ist. Es war seine freie Entscheidung. Okay, das soll nicht so passieren. Ich kann eben einige Tipps geben, von wie wir gespielt haben. Brauchen wir. Also ich nehme es zwar dankend an, aber wir entwickeln gerade unsere eigene Strategie und ja, ja, sag doch mal, wie ihr es gemacht habt. MLJ, du bist noch kurz oben, ne? Ich bin ja. Das Unterschied, wir haben die Das weiß ich nicht, aber die Laser, das war nicht so krass unser Problem. So, der Raid ist in dieser Sekunde beendet. Es gibt eine sehr krasse Raid-Nachbesprechung. In Absprache mit Gruppe 2 und mit den Co-Leadern. Aber warum sollten wir den Raid jetzt beenden? Weil Chef sagt, dass es so ist, mit allen Vetos, die ich in dieser Gilde habe. Okay, das ist jetzt aber, weil du eingeschnappt bist, oder? Nein, nicht, weil ich eingeschnappt bin, sondern, weil ganz ehrlich, Felix, hier sind so viele Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen, und sehr vieles davon geht auf deine Kappe. Und ich bin vorhin hier rausgegangen, Felix, weil ich ansonsten alles kurz und klein geschlagen hätte. Okay, dann frage ich mich, warum du immer so viel austeilen kannst, aber nichts einstecken kannst in dem Moment. Ich muss gerade nichts einstecken, weil ich hab meinen Job nämlich gemacht. Nur du nicht. Ich mach meinen Job gerade. Ich bin da unten gewesen und die haben mir alle eigentlich ins Gesicht gesagt, oh ja, Klimper, da hat aber Scheiße erzählt. Warum? So wie wir es jetzt gerade machen, hat es doch geklappt. Ja. Wir kommen durch und nicht auf deine Art. Vorhin bin ich rausgegangen und da hättest du vielleicht eher mal nachfragen sollen, warum. Und wenn dann der Kohli dann in einen anderen Channel geht und sich mit MLJ unterhält, hättest du vielleicht mal nachfragen können, warum. Eigentlich ist das Verlassen des Raides. Klimperkutter, ja! Und weißt du warum? Weil ich Chef bin und nicht du! Es und ist das aber steht doch in der Spiel, Spaß ist an. Ist mir auch scheißegal, Mann. Ich gehe aus dieser Gilde freiwillig raus. Also, ja, ganz ehrlich, ich bin auch raus. So und ich denke, Alter, der Raid wird sich hier auch nicht auflösen, sondern wir machen weiter. Es ist mir scheißegal. Also sowas habe ich in meiner ehrlich, langen Raid-Karriere bei WoW so noch nicht erlebt. Ganz ehrlich. Ja, ich genauso. Ja, es mag alles so also sein. Man kann über alles darf sprechen. Jetzt die Gilde verlassen. Man kann über alles sprechen. Kalarama, schmeiß raus. Und das, was du hier machst, das ist respektlos. Du fährst mir gegenüber und dir selbst aus. Ich habe deine eigene Arbeit. Und tschüss. Bye. Und die, die es wirklich wissen wollen, warum, die können gerne hier im Channel bleiben und erklären. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Your channel was edited. Ich habe den zweiten Raid gerade auch abgebrochen. User joined your channel. User joined your channel. User was joined your channel. User joined your channel. Kalarama? Jo. Du hast jetzt sehr viel zu tun auf den Servern und MLJ auch. Ich weiß, ich habe gerade auf Anto angefangen. Ja. So, ich darf jetzt davon ausgehen, dass die Leute, die von Gruppe 1 jetzt noch im Channel sind, dann jetzt auch gerne wissen wollen, warum es gerade knallt. Ist das richtig? Ja. Ja, gut. Es gab vor mehreren Wochen die Ansage, ich möchte vom Klimperkutte ein Dokument bekommen, eigentlich damals noch mit Felanis zusammen, wo exakt drin steht, erster Boss, erste Phase, Tank, zwei Sätze, dann Heiler, zwei Sätze, dann Milis, zwei Sätze. Das ist für mich, der die Raids nicht mehr vorbereitet, absolut nachvollziehbar ist, ob es so machbar ist. Und ich habe gesagt, und dann bin ich auch bereit, mir hinterher die Dinge nochmal anzugucken und euch mit meiner Erfahrung von über 3 Jahren Europa-Spitzenlied plus den ganzen Jahren hier zu sagen, was geht und was nicht geht und was auch ein Spieler, der sich nicht, keine Ahnung, wie schon in Raids reingefuchst hat, ja, wie der das auffassen wird, ob er es nachvollziehen kann. Es war die Ansage, keine Bosserklärungen, die länger als 3 Minuten dauern, sondern so kurz wie es geht. Bosse mit Phasen, phasenweise für Phase zu erklären und erstmal zu spielen und dann die nächste Phase zu machen. All das ist nicht passiert. Hier sind vorhin Dinge nicht erzählt worden. Wir können beim ersten Boss anfangen. Wie soll ich von der einen Markierung zu einer anderen Markierung rüberkommen, wenn ich ein Char bin, der nicht sich rüber teleportieren kann? ist ja schon schief gegangen. Wenn ich das dann mitten im Kampf abändere, muss ich die anderen Dinge auch abändern. Hat er nicht. Stattdessen ist er HC Raiden gegangen und hat gedacht, okay, weil die das so machen, machen wir das auf NAC auch so. Statt sich wirklich vernünftig damit zu beschäftigen, hat er ein Dokument genommen, was für fortgeschrittene Raider nachvollziehbar ist, wo aber trotzdem die Informationen in drei verschiedenen Spalten stehen, anstatt da, wo es hingehört. So funktioniert das Ganze nicht. Hier sind Dinge dann entweder nicht falsch oder unzusammenhängend erklärt worden in einer Art und Weise, die nicht zeigen, dass man tatsächlich vorbereitet ist. Weil diesen Raid Lead konnte ich nach der ersten halben Minute vom ersten Boss eigentlich schon fast nicht mehr ernst nehmen. Sondern da muss ich schnittig, klar, strukturiert drangehen und sagen, du hörst zu, du machst das, dann machst du das, dann machst du das. Frage? Nein? Gut. Heiler, das, das, jenes und weiter. So kenne ich das. So habe ich es angesetzt und das ist nicht gemacht worden. Und ich sehe es, RVD, lass dich bitte entmutet. Und ich sehe es absolut nicht ein, dass jemand dann so dermaßen dagegen geht. Ich bin vorhin in die zweite Gruppe runter und habe einfach immer nur gesagt, ist das richtig? Sagt man einfach nur ja oder nein. Oder ist das richtig? Sagt bitte ja oder nein. Und die Dinge, die Klimperkurt hier oben erklärt hat, waren zum Großteil einfach falsch. Ja, da waren gute Ansätze dabei, aber da waren viele Dinge dabei, die einfach falsch waren. Es ist nicht so, dass 25 Leute einer nach dem anderen erst rübergehen. Es ist nicht so, dass man tatsächlich während der ganzen Effekte, die da passieren, Leute rübergehen lässt. Es kann einfach nicht sein, dass man sich dann tatsächlich dahinstellt und ist eine Pause angesetzt und ich versuche mir das drüben noch zu holen, dann wird hier weitergetried, beziehungsweise... Man ist dann wirklich an dem Punkt, dass derjenige, der sich nicht vorbereitet hat, anstatt zu sagen, ich habe mich nicht vernünftig vorbereitet, tut mir leid, das hätte ich vielleicht mal vorher ein bisschen machen sollen, ja, sodass es wirklich eine straight Linie gibt, dass ich die auch komplett rüberbringen kann. Stattdessen setzt er sich dahin und fängt an, weiter zu diskutieren. Das war der Punkt, wo ich hier rausgegangen bin. Es war von Anfang an klar, er ist Auszubildender. Es war auch von Anfang an klar, ich habe immer noch die Hand drüber. Es war auch von Anfang an klar, selbst wenn ich das irgendwann abgeben würde, hätte ich immer noch ein Vetorecht aufgrund der Erfahrung, die ich habe. Und da hat er sich überhaupt nicht dran gehalten. Er wollte sich einfach nicht unterordnen. Und das ist genau das, was eine Gilde komplett zerstört. Also fast 1500 Stunden, die ich ganz alleine da reingesteckt habe, damit das funktioniert. Und dann wird man hier so verballhornt. Und das kann es nicht sein. Und jetzt wüsste ich gerne, und ich werde jetzt jeden Einzelnen von der Gruppe A und die Gruppe B hört zu, weil es wird ab nächster Woche keine zweite Gruppe mehr geben. Möchte ich ein Statement dazu haben. Und anhand dieses Statements werden MLJ, Kalarama und ich entscheiden, ob derjenige weiter in der Gilde bleibt. Eskanor. Was soll ich kannst jetzt sagen? Kannst du verstehen, also warum ich so sauer bin? Ja, ich kann es verstehen. Kannst du verstehen, warum ich einen Klimperkutter dann rausschmeiße? Ja. Weil als ich aus dem Raid gegangen bin, hätte er sich mal Gedanken machen sollen, was ist jetzt eigentlich gerade los? Ich sollte vielleicht mal überlegen, was ich hier gerade für Scheiße baue. Und nicht hier in aller Seelenruhe weitermachen, während die Co-Leaderin gerade noch versucht, was schlichten zu gehen. Ja, kann ich verstehen. Gut. Einmal ganz kurz, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich hätte aber gerne auf jedem Server einen Offi, beziehungsweise einen von uns hier oben. Weil ich bin auf Anto und ich weiß aber nicht, was auf den anderen abgeht. MJ, du gehst bitte kurz auf Blackmore. Shifty, du bist auf Blackmore, ne? Ne, du bist auf Eckling. Ich bin auf Eckling. Spiridon, gehst du bitte auf Garrosh. Surrender, gehst du bitte... du bist auf Anto, Nidas, oder? Ich bin auf Anto. Ich bin auf Eckling, ich kann ihn umgehen. Dann gehen wir eben auf Valeria. So. Danke. Sorry, das war wichtig. So, es tut mir leid, dass es jetzt so ist, aber es ist halt nicht zu ändern. Protégé, ist der noch hier? Bitte entmuten und nicht auf dem anderen Teamspeak sein. Bitte mal wirklich hinkriegen, dass man jetzt hier nicht sein Mikro in irgendeiner anderen Form, was weiß ich wie, hat. Ja, bin hier. So, Protégé, dann auch deine Meinung dazu. Meine Meinung dazu, Ja, ich habe keine. Ich habe schon alles miterlebt und ja, es ist, wie es ist. Kannst du nachvollziehen, dass bei der ganzen Vorgeschichte, die hätte passieren sollen, dass hier Scheiße war? Oder ja, klar, ich verstehe den Aufwand, der im Vorfeld gelaufen ist, natürlich. Ich weiß nicht, ob man jetzt... keine Ahnung, ob man da jetzt so... Ich verstehe, dass du da so aus der Haut fährst. Kann ich alles verstehen. Ich verstehe mich auch mit Klimper ganz gut. Der Klimper ist hier raus und blacklisted, ich sagte immer. Ne? Ja, das ist ja okay. Aber... Also, möchtest auf du bei uns weiter in einer klaren Struktur gehen? Besser als wenn man sich absolut darauf verlassen kann, dass eigentlich jemand genau, da die sein wird, der zumindest den gelernt. Auftrag bekommen hat, sich vorzubereiten. Das war ganz gut. Oder möchtest du mit Raid könnte, glaube ich, jeder von uns machen. Das ist keine Kunst. Also, wirklich nicht. Und Raid das Wichtigste ist, dass der Ton stimmt. Genau, genau. Ja, schreien hilft, weil ich will zocken nein, und geht. Dabei Spaß haben, mich entspannen, so mit korrekten Leuten an einem Tisch sitzen oder an mehreren Tischen sitzen und einfach nur diese dabei. Fucking Mutti hier wegsmacken. Smash the mom. Junge, jetzt hat er mich auch gebannt. Jetzt mach ich. Oh Mann. Oh nein. Tut mir leid. Ah. Das ist super schade für dich. Ja. Ich bin überall rausgegangen, bevor er was tun konnte. Ich wollte ihm sogar noch gut zureden, ne? Hey, wake up. Aber, ja, Mann, ich bin voll auf deiner Seite. Nee, das nicht. Nicole, also. Das hab ich aber nicht gesagt. So, und dieser Typ zerstört sich einfach alles selber, indem er denkt, er ist das Maß aller Dinge. Ja, ja, ich weiß. Hey, er ist nicht das Maß aller Dinge. Ich kenne Basti seit 8 Jahren. Also bitte. Wer? Das ist das erste Mal, dass ich dieser Guild bin. Ich habe das alles nicht. Ah, okay. So. Ja, für mich war es auch immer wieder lustig, aber... Findet immer nette Leute bei Basti. Okay.